Kundgabe 8688. Empfangen am 29.11.1963. Irrige Auslegung der Worte Jesu. Der Menschendenken ist irdisch gerichtet, und so legen sie auch alles irdisch aus, was einen tiefen geistigen Sinn hatte, was als geistige Belehrung ihnen zugegangen ist, von mir aus, der ich immer direkt oder durch Boten zu den Menschen gesprochen habe. Meine Belehrungen aber hatten immer das Heil der Seelen zum Anlass, und wenn ich die Menschen ansprach, sowohl in alter als auch in neuer Zeit, so habe ich stets in mein Wort einen geistigen Sinn gelegt, der anfangs auch recht verstanden wurde, jedoch niemals lange Zeit verging, bis dieser geistige Sinn weltlich durchsetzt wurde und zuletzt im irdischen Sinn ausgelegt wurde. Und so also hat sich niemals mein Wort rein erhalten. Es sind Handlungen und Gebräuche daraus hervorgegangen, die dem geistigen Sinn nicht mehr entsprachen. Und mein Wort hat die Heilkraft verloren, weil es nicht mehr mein reines Wort geblieben ist. Was geistig von euch verlangt wurde, weil ich mir von der Erfüllung einen Segen für eure Seelen versprach, das habt ihr Menschen zu irdischen Handlungen gewandelt. Ihr habt euch für jede Forderung, die ich an eure Seelen stellte, einen weltlichen Vorgang erdacht und ausgeführt. Und ihr habt diese Vorgänge dann Sakramente genannt und ihnen eine überhohe Bedeutung zuerkannt, so dass nun zahllose Menschen mit größter Gewissenhaftigkeit den ihnen gestellten Forderungen nachkommen und glauben, für ihre Seelen einen Gnadenschatz zu sammeln durch Erfüllen menschlich erlassener Gebote. Und es ist alles nur Form und Schein und völlig bedeutungslos für das Ausreifen der Seelen. Doch ihr Menschen beharret mit äußerster Zähigkeit an solchen Formen, die ihr euch selbst geschaffen habt, die aber niemals von mir aus von euch Menschen verlangt worden sind. Alle meine Worte, die ich sprach, als ich selbst über die Erde ging als Mensch, hatten tiefen geistigen Sinn und können niemals durch äußere Handlungen ersetzt werden. Ihr aber habt den tieferen Sinn nicht erfasst, und ihr lasset euch genügen an äußeren Gebräuchen, die euch niemals für eure Seele einen Vorteil eintragen können. Bedenket, welche Auswirkung ihr schon allein der Taufe zugesteht. Bedenket, dass ihr eine einfache äußere Handlung ausführet und nun von geistigen Erfolgen überzeugt seid, sei es die Freiwerdung von der Erbsünde, sei es die Aufnahme in meine Kirche, die Aufnahme in eine religiöse Gemeinschaft. Doch alles dieses muss sich der Mensch selbst erwerben während seines Erdenlebens. Er muss von der Sünde sich erlösen lassen durch Jesus Christus im freien Willen. Also gehört dazu mehr als nur der Taufakt, der an einem Kinde vorgenommen wird. Und er kann auch nur meiner Kirche sich angliedern, wieder im freien Willen durch bewusstes Leben in meiner Nachfolge, dass er durch die Liebe zu einem lebendigen Glauben gelangt, dem Merkmal der von mir gegründeten Kirche. Denket an die Sakramente der Beichte und des Altars, was ihr daraus gemacht habt und durch welche Äußerlichkeiten ihr die Vergebung der Sünden euch erhoffet. Denket daran, was ich darunter verstanden haben will, dass ihr mir Einlass gewähren sollet, auf dass ich mit euch das Abendmahl halten kann und ihr mit mir. Und wie ihr diese meine Worte, tuet dies zu meinem Gedächtnis, zu einem Vorgang werden ließet, der wieder keine Auswirkung auf eure Seele haben kann, wenn ihr nicht ein so tiefes Liebeleben führet, dass ihr durch die Liebe mir innig verbunden seid und dann auch ich selbst in euch gegenwärtig sein kann. Alles, was geistig von euch verlangt wurde, womit eure Seele allein fertig werden sollte, das habt ihr Menschen mit irdischen Begriffen verschmolzen und euch also selbst etwas aufgebaut, so dass ihr eifrig befolget, was von euch verlangt wird, was als mein Wille begründet wird. Und immer wieder muss euch darüber Aufklärung gegeben werden, doch solche Aufklärung nehmet ihr nicht an, sondern immer eifriger kommet ihr den menschlich erlassenen Geboten nach, während ihr meine Gebote der Gottes- und Nächstenliebe unbeachtet lasset und daher stets finstereren Geistes werdet und zuletzt keine Möglichkeit mehr besteht, das Falsche eures Denkens und Tuns zu erkennen. Und ihr habt euch auch selbst eine Fessel angelegt, indem ihr widerspruchslos alles als Wahrheit annehmet, was euch als mein Wort nahegebracht wurde. Alle meine Worte leget ihr rein irdisch aus, doch des geistigen Sinnes achtet ihr nicht, und dadurch sind Irrtümer entstanden, die nur dann bereinigt werden können, wenn ihr Liebe erfüllt seid, denn dann wird es in euch selbst Licht, und ihr erkennet es, wenn ihr euch im Irrtum bewegt. Euch werden alle menschlich erlassenen Gebote und sakramentalen Handlungen erkenntlich sein als Irreführung, die nur ein finsterer Geist hinstellen konnte, als göttlichen Willen, und ihr werdet euch zu lösen suchen vom Irrtum in der Erkenntnis der reinen Wahrheit, die allein der Seele zum Heil gereichen kann und die allein nur der Mensch wird als Wahrheit erkennen, der in der Liebe lebt, der also mein Liebegebot als erstes erfüllt und dann auch sich im rechten Denken bewegen wird. Amen.